Sprachsensibilität als Stammessignal. Wer genau hinhört, erkennt, dass Sprache immer im Wandel ist und es kein Wort gibt, das ein für allemal positiv oder negativ besetzt ist. Wenn viele Sprachbenutzer lange genug bei Flüchtlingen einen negativen Unterton heraushören, wird das Wort auch irgendwann negativ konnotiert sein, wie es bei ehemals neutralen Ausdrücken wie Ausländer oder Asylant heute schon der Fall ist. Dieses Phänomen kann man die Spirale der politischen Korrektheit nennen. Ein bis weit ins 20. Jahrhundert noch wertfreier Ausdruck wie Krüppel wird abwertend verwendet und muss durch einen neutralen ersetzt werden, Behinderter. Schnell hat auch diese Bezeichnung einen negativen Beiklang und wird durch Mensch mit Behinderung ausgetauscht und bald darauf durch Mensch mit besonderen Herausforderungen. Daran zeigt sich aber, dass die Abwertung nicht am Wort selbst liegt, sondern etwas mit der Einstellung der Sprachbenutzer zu tun hat. Solange die sich nicht ändert, wird jedes neue neutrale Wort früher oder später abwertend klingen. Daher bleibt politische Korrektheit in der Sprache, so gut gemeint sie ist, bloße Sprachkosmetik, wenn die herabwürdigende Haltung hinter bestimmten Redeweisen nicht ebenfalls verschwindet. Manchmal sind die neuen Ausdrücke auch zu gut. Der Soziologe Aladin El-Mafalani hat in einer Schulklasse vorgeschlagen, in Zukunft von Migranten als Menschen mit internationaler Geschichte zu sprechen, was die deutschstämmigen Mitschüler, also die mit nationaler Geschichte, als voll diskriminierend empfanden, weil die anderen jetzt das coolere Wort haben.